Was wurde im Dialog gesagt? Wiederholen Sie den ganzen korrekten Satz nach dem Signal. Die Dame möchte ein Konto A. auflösen, B. eröffnen. B. Die Dame möchte ein Konto eröffnen. Die Bankkarte und die Geheimzahl werden A. getrennt zugeschickt, B. kommen zusammen in einem Brief. A. Die Bankkarte und die Geheimzahl werden getrennt zugeschickt. Die Frau kann Geld A. nur an den anderen Bankfilialen der Bank abheben, B. an vielen Geldautomaten in der Stadt abheben. B. Sie kann Geld an vielen Geldautomaten in der Stadt abheben.